Antenne Düsseldorf. Der beste Mix. Wochenende. Es ist 7:15. Schönen guten Morgen. Dennis Greumann hier. Und Carsten Abend aus der Wetterredaktion ist auch da. Es ist ja so, die letzten Tage war das Herbstwetter ganz okay. Es gab nicht großartig was zu meckern. Aber wir meckern ja gerne über das Wetter. Hast du heute was dabei, was uns aufregt vom Wetter her an diesem Samstag? Ja, ich glaube, da ist genug mit dabei. Zum einen haben wir da die vielen Wolken, die heute unterwegs sind. Ja, die lassen der Sonne nur wenig Platz. Vielleicht hier und da mal am Vormittag noch ein paar Sonnenstrahlen. Das war's, denn heute Nachmittag ist es grau. Es wird auch immer windiger und dann so ab dem Nachmittag, teils auch erst ab dem Abend, fängt es dann langsam an zu regnen. Die Temperaturen erreichen dabei heute noch mal 10 bis 13 Grad. Ja, dann kommt die Nacht auf Sonntag, da ist es dicht bewölkt, es regnet, teils auch mal fester, der Wind nimmt weiter Fahrt auf und wir müssen mit starken, vereinzelt auch mit Sturmböen rechnen. Das heißt also besser drinnen gemütlich machen. Ich habe jetzt überlegt, wie viele Serien schaffe ich an diesem Wochenende zu gucken. Ist morgen auch so ein Serienguckwetter? Ja, zumindest am Vormittag, denn es geht noch teils stürmisch und regnerisch los, aber dann so im Tagesverlauf lassen Schauer und Wind nach und auch die Sonne mischt dann neben Wolken mit. Die Temperaturen, ja, da passiert kaum etwas, 10 bis 14 Grad gibt es morgen. Schauen wir noch auf nächste Woche, sind ja auch noch Herbstferien, wann kann man die Kinder mal wieder rausschicken? Ja, am besten am Montag, denn da bleibt es größtenteils trocken, so ein paar sonnige Momente sind trotz vieler Wolken auch mit dabei. Es wird allerdings ein bisschen frischer, so 9 bis 12 Grad schaffen wir noch zum Wochenstart. Und am Dienstag und Mittwoch ist es dann ziemlich grau, gelegentlich fällt etwas Regen. Carsten Abend aus der Wetterredaktion, besten Dank für die Aussichten. Bitte. Antenne Düsseldorf. Der beste Mix. Vergessen, die Uhren werden umgestellt. Kommende Nacht eine Stunde zurück. Jetzt für Sie im besten Mix Axel und Ingrosso mit More Than You Know. Ich bin Dennis Greumann. Schönen guten Morgen. Antenne Düsseldorf. I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say. Cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you.

dir vor wie ein Komet, der in die Erdumlaufbahn fliegt und verglüht. Du spürst, wie du rennst den Regen auf deiner Haut. Durch deine Adern fließt Strom, du warst noch niemals so gut gelaunt, als ob dort in der Ferne noch mehr von dir wäre. Sie ziehen dich magnetisch an, all die Sterne da draußen, die den Nachthimmel auch sehen. Wir gehören zusammen, da sind Millionen. Antenne Düsseldorf für unsere Stadt. Schönen guten Morgen, mein Name ist Matthias Esch und das sind unsere Themen um 7:30. Letzter Air Berlin-Flug ist am Abend in Berlin gelandet. Nächste Niederlage für die DEG und das Wetter bleibt wechselhaft und herbstlich. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Antenne Düsseldorf Nachrichten. Fast 40 Jahre nach dem ersten Start ist kurz vor Mitternacht der letzte Air Berlin-Flug auf den Flughafen Berlin-Tegel gelandet. Dank einer Sondergenehmigung konnte der Flugkapitän noch mehrere Schleifen über der Innenstadt drehen. Minuten später wurde klar, dass ein Teil des Geschäfts von Air Berlin nun von der britischen Gesellschaft EasyJet übernommen wird. Bis zu 1000 Piloten und Flugbegleitern sollen bis Ende Dezember Stellen angeboten werden.

we can try all over again. It was almost love, it was almost love, it was almost love, it was almost love. Er ist jung, er ist cool, und wo er ist, da sollte Musik sein. Hi, ich bin Vincent Weiss. Hey, da müsste Musik sein, wo immer du bist. Vincent Weiss live, präsentiert von Antenne Düsseldorf. 3. November Essen, 6. November Münster, 7. November Köln, 24. November Siegen. Ja, man sollte einfach zwischendurch mal seine Pflichten Pflichten sein lassen und mal wieder raus und mal wieder Spaß haben. Jetzt Tickets sichern. Ich glaube, das könnte ganz cool sein. Und jetzt im besten Mix neu. Zane featuring Sia mit Dusk Till Dawn. Schönen Start ins Wochenende um 20 vor 8. Not trying to be in there, not trying to be cool. Just trying to be in this, tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through? All of the windows inside this room. Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up, fall in love twice. shirt like a jacket, so do yours. We would roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? Cause I wanna touch you, baby. In dieses Herbstwochenende. Herbst ist ganz nett. Die Sonne scheint durch das bunte Laub. Laub kann aber auch ganz schön nervig sein. Das hören Sie jetzt zum ersten Kaffee, zum ersten Lacher des Tages von Elvis Eifel. Elvis ruft an. Kunze. Der Bauhof hier. Guten Tag, Herr Kunze. Ja? Wir haben ja ein Thema mit einem Lindenbaum, der da auch Laub und dergleichen bei Ihnen aufs Grundstück, auf Ihren Wintergarten wirft. Ja, ja. Wie ist denn da der Stand gerade? Der Stand ist gerade, dass die ganzen Blätter fallen, dass ich jeden Tag hier alles hier wegblasen muss und den Teich sauber machen muss. Ja, das heißt, Sie machen das Laub schon weg alles? Bei unserem Grundstück ja eigentlich, können Sie gern wegmachen kommen. Nee, darum geht's ja, weil ich habe hier ein Vermerk gekriegt, dass Sie sich ja irgendwie mit der Stadt drauf geeinigt haben. Da gab es ja eine Entscheidung, dass die Stadt da gar nicht für verantwortlich ist. Sie meinen, ja klar, ja, das stimmt. Da bin ich noch nicht. Mein Rechtsanwalt, der klettert gerade mit meiner Versicherung. Was meinen Sie denn jetzt? Warum rufen Sie mich denn jetzt an? Ich habe halt hier jetzt bei mir den Vermerk, aha, hier der Herr Kunze kümmert sich um die Laubentsorgung. Ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich da gar nicht. Ich bin leider gezwungen, hier bei mir im Grundstück das alles wegzumachen. Ich mache da nicht freiwillig. Genau darum geht's ja, weil Sie machen das nur auf Ihrem Grundstück. Auf dem Platz, da ist ja so ein Spielplatz hinter auch. Ja, da können Sie mal gucken, wie das da aussieht. Das sieht aus wie so. Genau. Und deswegen rufe ich an, weil da müssen Sie natürlich auch tätig werden. Ich? Ja, sicher. Wir auf den Spielplatz? Ja, aber das ist doch jetzt das, was entschieden wurde. Nee. Die Linde steht auf dem städtischen Spielplatz. Genau. Was soll ich? Mach da das Laub weg. Wer erzählt denn sowas? Ich habe das hier in den Unterlagen stehen. Nee, schicken Sie mir das mal schriftlich, dann reiche ich das sofort den Rechtsanwalt weiter. Das kann, ich lach mich echt schlapp. Also ich weiß nicht, wer so einen Scheiß da reinschreibt, auf Deutsch gesagt. Das kann ich Ihnen sagen, wer den Scheiß da reingeschrieben hat. Ja, dann schreiben Sie, sagen Sie mir mal. Das sind so Leute, die bei Ihnen auf dem Büro sitzen. Zum Beispiel die Frau Besse. Ja, was ist denn mit der Frau Besse? Was hat denn mit der Frau Besse zu tun? Die Sabina, das ist Ihre Kollegin, ne? Ja. Die hat gesagt, Mensch... Ah, hören Sie mal, wollen Sie sich jetzt verarschen? Der Elvis Eifel, Alter. Ich, hör mal. Ey, das gibt Rache. Die beste Comedy. Der meiste Spaß. Elvis Eifel, auch auf der Comedy Camp Tour 2017. Tickets und Termine auf unserer Homepage. antennedüsseldorf.de. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every time.